Viertes Kapitel von Der Maigraf von Otto Roquette. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Caroline. Viertes Kapitel. 14 Tage waren vergangen. Die Aprilstürme hatten noch in den Mai hinübergeweht, aber nun versprach die weichere Luft die baldige Einkehr der schönen Blütenzeit. Die Grasspitzen sprangen schon auf Wiese und Anger hervor, die Knospen der Kastanienbäume drehten sich im Saft, und an vielen Fenstern der Stadt sah man Sträuße von Schneeglöckchen stehen. Auch der alte Rosenstrauch an der Mauer des Domes, der damals schon 500 Jahre zählte, dehnte und reckte seine alten Zweige und dachte: Es geht noch! Von der Wurzel bis in die Zweiglein ist alles noch frisch und gesund, und ein paar hundert Jahre soll das Knospen und Blühen noch fortgehen. Und er hat es gehalten, denn noch heute steht der 800-jährige Rosengreis in kräftiger Fülle da, bedeckt sich in jedem Frühling mit einem wogenden Meer von Blüten und hat auf der ganzen Welt nicht seinesgleichen an Kraft und Herrlichkeit. Die fürstlichen und ritterlichen Gäste waren sämtlich aus Hildesheim abgereist. Rambert hatte manchem Lebewohl gesagt, viele hatte er vermieden, denn er wollte über sein Zurückbleiben keine Verwunderung und für sein Mitgehen keine Aufforderung hören. Aber mächtig zog es ihn den lebendigen Bildern der reisigen Gruppen nach, und er hatte Mühe, seiner Sehnsucht zu gebieten. Richilde war in Hildesheim geblieben, obgleich dies nicht ihr ständiger Wohnort war. Noch einmal hatte sie Ramberts Begleitung bei einem Spazierritte gewünscht, noch einige Male hatte er sie flüchtig gesprochen, jedes Mal war er nach den gewöhnlichen Neckereien in unbehaglicher Stimmung von ihr gegangen. Aber so oft er auch willens war, sie aus seinem Herzen zu verbannen, es wollte ihm niemals gelingen. Die Hälfte der Frist, die er sich selbst gesetzt hatte, war unter wenig Freuden und viel Missbehagen vorübergegangen. Er hatte das Hauptbuch durchstöbert, in dem Gefühle, einen Rattenkönig von Zahlen auseinanderwickeln zu müssen. Er hatte sich durch Mäusel in sonstige Geheimnisse des Geschäfts einweihen und über das Werk seiner Arbeiter, über die verschiedenen Hölzer, Fässer, Kübel, Bütten und sonstigen Gerätschaften belehren lassen. Mäusel kam ihm darin mit fast fieberhaftem Pflichteifer zu Hilfe, ja er suchte, da er seines Herrn Vorliebe für den Scherz kannte, manchmal spaßhafte Wendungen bei seinen Erläuterungen anzubringen, was dem kleinen Manne so komisch ließ, dass Rambert oft laut auflachen musste. »Mäusel, alter Hauskobold«, rief er dann, »es muss weit mit mir gekommen sein, wenn ihr zu meiner Erheiterung den Hanswurst zu spielen unternehmet.« Und allerdings war seine Laune oft wild genug, so dass seine Arbeiter zuweilen darunter zu leiden hatten. Er hatte sich eine ungefähre Kenntnis der laufenden Geschäfte und Arbeiten erworben, war aber, wie alle Menschen, die eine Sache nur halb verstehen, sehr geneigt, jeden geringen Verstoß auf das Härteste zu rügen, um sein Verständnis in ein recht glänzendes Licht zu stellen, während der Kundige durch eine ebenso geringe Wendung den Fehler ohne Umstände verbessert hätte. Einmal war er sogar in Gefahr, von den Gesellen wegen eines höchst auffälligen Irrtums ausgelacht zu werden, wenn Mäusel ihm nicht schnell zu Hilfe gekommen wäre. So kam er denn in seinem Hause in den Leumund eines sehr strengen Herrn. Doch fehlte es auch nicht an Gelegenheiten, die ihm Liebe und Achtung erwarben. Die Sorge, welche er für die abgebrannten Familien getragen hatte, war ruchbar geworden, und so wurde er, ohne es zu wissen oder zu wollen, das allgemeine Stadtgespräch, bei welchem man an sein Zurückbleiben in der Stadt so manche Hoffnung knüpfte. Indessen vergingen ihm die Tage langsam genug. Am Feierabend besuchte er zuweilen den Ratskeller, wiewohl ihm die Unterhaltung mit seinen Mitbürgern über die Angelegenheiten der Stadt keinen Anteil entlockte. Zuweilen gesellte er sich zu Musculus, ohne dass jedoch beide das Gespräch über die öffentlichen Angelegenheiten wieder aufgenommen hätten. Zuweilen auch machte er sich über die kleine Büchersammlung seines Vaters, und schon zweimal war es vorgekommen, dass er sich einige Stunden darin vertieft hatte. Eines Nachmittags strahlte die Sonne hell in seine Fenster, sie schien ihn herauszurufen, und er beschloss, einen Gang vor das Tor zu machen. Draußen begegnete ihm Christian, der ihn vergnügt anredete und ihn einlud, mit nach seiner Mühle zu wandern. Rambert ging darauf ein. »Seht, Junker«, sagte Christian, »da kommen schon die Störche. Ein paar Schwalben haben sich heute auch schon ein Fenster an meiner Mühle ausgesucht. Wartet einen Augenblick, ich will meinem Friedel hier schnell einen Haselstock abschneiden. Man muss ihm immer etwas mitbringen.« Sie standen bei den Haseln, die überdeckt waren mit Blütenkätzchen und grünen Knospen, welche sich in der weicheren Luftwelle und im Sonnenschein wiegten. Unter dem welken Laub, das die bemoosten Erlenstämme umgab, sahen blaue Veilchen in Menge hervor. Die Jugendkameraden schritten einen leichten Hügel hinan, hinter welchem die Mühle lag. »Christian«, sagte Rambert, »wie oft haben wir uns in dieser Gegend umhergejagt, Haselstöcke geschnitten und Krieg gespielt, wie oft haben wir uns beim Klettern die Kleider zerrissen. Was ist aus dem dicken Peter geworden, der überall zu ungeschickt war und dessen armes Fleisch so oft das Opfer unserer Kampfeswut wurde?« »Oh, der ist noch dicker geworden«, entgegnete Christian. »Er hat seines Vaters Brauerei übernommen, ist übermäßig stolz auf sein Geld und hat eine Frau geheiratet, die noch dicker ist als er. Sie haut ihn aber, wie es heißt.« »Also auch sie«, lachte Rambert. »Er scheint vom Schicksal dazu bestimmt zu sein. Ferner der Niklas Strobel, wo stolziert der jetzt mit seinen Säbelbeinen?« »Ach, der ist zu vielem Gelde gekommen«, berichtete Christian. »Sein geiziger Ohm, von dem er abhing, ist gestorben und hat mehr hinterlassen, als alle geglaubt hatten. Der Niklas hat studiert und ist jetzt Schreiber im Rate. Man sagt, er werde es noch weit bringen. Jetzt baute sich ein großes Haus.« »Und der lange Kunz?« »Ach, schweigen wir von dem«, sagte der junge Müller mit Wegwerfung. »Der hat Streiche gemacht, dass man sich schämen muss, mit ihm einst Gemeinschaft gepflogen zu haben. Er ist ein Lump geworden. Erst hat er sein Vermögen zur Hälfte in der Stadt durchgebracht, und es war ein hübsches Vermögen. Hernach, wie er es so weit getrieben hatte, dass jeder sich seines Umgangs schämte, hat er sein Haus verkauft und sich davon gemacht. Er ist in den Krieg gegangen, und da ist's bald alle geworden. Letzt war er in Hildesheim unter den Landsknechten des Braunschweigers. Ich mag nichts weiter sagen, aber wenn man den einmal am Galgen sieht, so ist's nicht zu verwundern.« Rambert schwieg nach Anhörung dieser Schilderung einige Minuten still. Die Mühle war erreicht. Ihre Lage war nicht auffallend schön, aber sie konnte im Sommer, umgeben von hohen Bäumen und Gesträuch, mit einem rauschenden Bache ein frisches, anmutiges Plätzchen genannt werden. Frau Liese empfing die Eintretenden mit einigem Schrecken, dann aber, nachdem sie erfahren, wen ihr Christian mitgebracht habe, mit verlegener Freude. Der Gast ließ sich Brot, Käse und ein Glas Milch gern gefallen, und eine Stunde verging unter Gesprächen aus der Knabenzeit. Frau Liese, an deren Kleidern sich die Kinder festhielten, hörte an einem etwas entfernteren Platze aufmerksam zu. Rambert gewann die Herzen der jungen Gatten noch mehr, als er ihren Ältesten, ein kleines, dickes Geschöpf, auf das Knie nahm und reiten ließ. Mit dem Versprechen, seinen Besuch zu wiederholen, verließ er die Mühle. Auf dem Heimwege, den er allein antrat, bedachte er seine Lage von allen Seiten. Es schien ihm wohltunlich und billig, dass sein väterliches Gewerbe fortgeführt werde, aber es machte ihn missmutig, dass gerade er dazu auserkoren sei, den es eine unsägliche Last deuchte. Zwei Reiter trabten an ihm vorüber. Sie lachten und sprachen laut miteinander. Er sah ihnen seufzend nach und seine Augen hafteten noch lange an der Stelle, wo der Wald ihm ihren Anblick entzogen hatte. Endlich fuhr er auf, stampfte mit dem Fuß auf den Boden und rief: »Mäusel mag's fortführen, ich halt's nicht aus!« Als er in die Stadt zurückkam und den Blick über die ersten Häuser am Tore gleiten ließ, erkannte er wiederum Barbaras Häuschen und beschloss, die bescheidenen Räume, die er als Knabe hin und wieder besucht hatte, zu betreten. Das Haus war einstöckig, hatte aber sein Giebelchen wie alle seine Brüder in der Reihe. Rambert überschritt die Schwelle, klopfte an die Türe und als nach abermaligem Pochen ihn niemand aufforderte einzutreten, nahm er sich die Freiheit, die Türe zu öffnen. Niemand war im Zimmer. Bei aller Bescheidenheit der Einrichtung herrschte in diesem kleinen Raume die größte Sauberkeit und man sah es ihm an, dass seine Bewohnerinnen ihre Dürftigkeit doch in das Gewand der Anmut und des Geschmackes zu kleiden strebten. Blendend weiße Vorhänge hingen an den niedrigen Fenstern, durch deren reinliche Scheiben die letzten Strahlen der Sonne fielen. Beide Fenster waren voll von Blumentöpfen. Goldlack, Nelken und Rosen standen in Blüte und erfüllten das Zimmer mit Duft, während ein Zeisig und ein paar Hänflinge im Bauer zwitscherten. Rambert sah sich einige Augenblicke um, und da niemand erscheinen wollte, hatte er die Kühnheit, in einen Wandschrank zu blicken, dessen Türchen geöffnet stand. Er erblickte mehrere Reihen Bücher. »Was ist das?« dachte er, »dergleichen hätte ich hier nicht erwartet.« Er nahm einige derselben heraus, las auf den Titeln die Namen Huttens und anderer, die sich gleichfalls in seines Vaters Sammlung befanden, und sah endlich in einem dieser Bücher den Namen Musculus eingeschrieben. »Also der«, dachte er, »setzt sein Schulmeisteramt hier bei den Weibern fort.« Schließlich gewahrte er ein in Nürnberg gedrucktes Liederbuch und setzte sich damit ans Fenster, wo auf dem Tische ein Nähzeug bekundete, dass Frauenhände noch kürzlich hier tätig gewesen waren. 10 Minuten mochte er geblättert haben, als er hörte, wie im Nebenzimmer eine Türe geöffnet wurde und bald darauf jemand geschäftig darin umherging. Es war ein leichter, huschender Tritt. Ein Schlüssel wurde gedreht, der Deckel einer Truhe schien geöffnet zu werden, und eine helle, fröhliche Mädchenstimme fing bei großer Geschäftigkeit an zu singen. »Ich stund auf hohen Bergen und sah ins tiefe Tal, ein Schifflein sah ich fahren, darin 3 Grafen waren.« Das Übrige wurde nur gesummt, aber deutlicher war dann die Stelle zu verstehen, und als er kam vors Kloster, gar leise klopfte er an, »Wo ist die jüngste Nonne, die zuletzt ist, kommen an?« Die Antwort auf diese Frage blieb aus, die Teilnahme für die Nonne schien zu schwinden, dagegen versetzte die Sängerin sich plötzlich an die Stelle eines Kriegers und sang in lustiger Weise, »Steh ich im Feld, mein ist die Welt, bin ich nicht Offizier, bin ich doch Grenadier, steh in dem Feld wie er, weiß nicht, was besser wär, juche ins Feld, juche ins Feld!« Gleich darauf folgte eine gesummte Tanzweise, und daran schlossen sich unvermittelt die melancholischsten Töne des Liedes. Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß als heimliche. Da brach das Lied ab. Ein Kastendeckel wurde zugeworfen, ein Schlüssel gedreht, die Türe schnell geöffnet. O weh, welch ein Anblick! Da saß ein Mensch, sogar ein Mann! Rambert sprang auf, das Buch fiel zu Boden. Er bückte sich und hob das Linnen auf, welches Martha vor Schreck hatte fallen lassen. Sie stand da, wie übergossen von Scham, das Antlitz bis unter die goldenen Zöpfe, die von den Schläfen herabfielen, gerötet. »Ei, ei, kleine Martha«, begann Rambert, »wenn ihr Tür und Tor so offen stehen lasst, müsst ihr gewärtig sein, dass euch ein Dieb ins Haus schleicht.« »Ich war nur auf dem Boden«, stotterte Martha sich entschuldigend, »um etwas Linnen zu suchen.« Sie stand wie an die Stelle gefesselt, mit klopfendem Herzen und niedergeschlagenen Augen da und konnte kein Wort weiter hervorbringen. So fing denn Rambert von neuem an. »Ihr seid recht groß geworden, kleine Martha.« Er wollte eigentlich sagen »schön«, doch fiel ihm glücklicherweise ein, dass das die Verwirrung des jungen Mädchens noch vermehren könnte. »Ich glaube«, fuhr er fort, »ihr kennt euren Jugendkameraden nicht mehr.« »Oh ja«, entgegnete Martha, indem sie lächelnd zu ihm aufblickte, »ich kenne euch noch, wo nur die Mutter bleibt«, fügte sie mit einem ängstlichen Blick nach der Türe hinzu, »ich glaube, sie wird in eurem Hause sein.« »Fürchtet ihr euch denn vor mir?« fragte Rambert. »Scheut ihr euch, mit mir allein zu sein? Ich bin nicht schlimmer geworden, als da ich hier war. Hier habt ihr meine Hand drauf.« Martha war schnell mit ihren Händen auf dem Rücken und sah ihn, indem sie sich ein Herz fasste, schalkhaft an. »Dann seid ihr noch gerade schlimm genug«, sagte sie. »Es war gar nicht recht, so hereinzutreten und sich ans Fenster zu setzen. Und da habt ihr gar den Schrank aufgemacht. Doch da höre ich die Mutter auf der Schwelle.« Eilig ging sie zur Türe und öffnete. Frau Barbara machte beim Anblick des unvermuteten Gastes erstaunte Augen, schien aber, als sie ihn erkannte, erfreut über seinen Besuch. »Viel Ehre, Herr Rambert«, sagte sie. »Es freut mich, dass ihr meine Wohnung nicht vergessen habt.« »Beinahe hätte ich sie wieder verlassen müssen«, entgegnete Rambert. »Die kleine Martha, nein, verzeiht, die Jungfrau Martha, muss man jetzt sagen, die hätte mich am liebsten gleich wieder weggeschickt.« »Ja«, sprach Barbara, »das ist ein großes Mädchen geworden. Nun, Herr Rambert, wenn ihr es nicht übel nehmt, setze ich mich an meine Arbeit. Sie muss heute noch fertig werden.« »Niemand lasse sich stören«, sagte er. »Ich setze mich dazu und wir plaudern ein Weilchen.« Barbara setzte sich ans Fenster, um das letzte Tageslicht für ihre Arbeit zu benutzen. Rambert rückte sich einen Stuhl zu ihrem Platze hin, während sich Martha etwas entfernter mit ihrem Nähzeug hielt. Sie sprachen von vergangenen Zeiten. Rambert brachte alte, lustige Geschichten in Erinnerung, bei welchen Martha, die seit der Rückkehr ihrer Mutter unbefangener geworden war, bald mehr und mehr auftaute. »Neulich habe ich auch den hohen, alten Schrank auf dem Boden gesehen«, sagte Rambert, »auf den ich die kleine Martha einst setzte. Wisst ihr wohl noch?« »Gewiss«, entgegnete Martha, »ich weiß es noch, als wär's gestern geschehen. Erst spielten wir unten, dann locktet ihr mich immer höher die Bodentreppe hinauf, und als das nicht so schnell gehen wollte, da nahm ich euch auf den Arm und trug euch hinauf«, fiel Rambert ein. »Dann zeigtet ihr mir allerlei Kisten«, fuhr Martha fort, »und erzähltet Geschichten davon, die mir ein tiefes Grauen erregten. Ich glaube, jedwede sollte eine Löwenhöhle sein, und Bären und Wölfe saßen in allen Ecken. Komm, sagtet ihr, jetzt müssen wir fliehen, da auf dem Felsen sind wir sicher. Ich sah keinen Felsen, aber dass wir fliehen müssten, war auch meine Meinung. Ihr hattet schon die Leiter an den Schrank gestellt und rieft, »Klettere hinauf, ich verteidige dich im Rücken gegen die Untiere.« In Todesangst betrat ich die Sprossen und klomm empor, und ihr folgtet mit einer langen Stange bewaffnet. Endlich saßen wir oben. Ihr gabt mir ein Blumenstäbchen zur Verteidigung in die Hand, während ihr selbst mit der Stange tapfer in die Tiefe stießet und mir erzähltet, wie viel scheußliches Getier unten von eurer Hand erschlagen läge.« Rambert und Barbara lachten, Martha fuhr aber fort. »Dann sagtet ihr, siehst du die giftige Schlange, die da in der Ecke zusammengeringelt liegt? Die muss ich erlegen.« Ich hatte zwar vorher bereits an der Stelle eine Waschleine liegen sehen, jetzt aber sah ich die Schlange in ihrer ganzen Furchtbarkeit vor mir. Ihr stiegt hinab, nahmt die Leiter weg, damit kein wildes Tier zu mir heraufkönne, und kämpftet einen Heldenkampf mit dem Gewürm, musstet aber endlich die Flucht ergreifen. Ich hörte euch die Bodentreppe hinunterspringen und saß nun allein auf meinem Felsen. Mein Blumenstäbchen krampfhaft in die Hand gepresst, erwartete ich das Herannahen all der grässlichen Geschöpfe, die ihr mir beschrieben hattet. Ihr bliebet lange und immer lauter schlug mir das Herz. Ich wagte einen Blick von meinem Platze hinunter, mir war's, als läge eine schwindelnde Kluft unter mir, und ich musste mich fest an den Rand anklammern. Jetzt hörte ich's rascheln, da muß die Schlange sein. Immer näher drang das Geräusch aus der dunklen Ecke, und endlich kam etwas mit einem Sprunge hervorgeschossen. Es war allerdings etwas Lebendiges, nämlich eine Ratte. Sie kam bis in die Mitte, spitzte die Ohren und tat einen hellen Pfiff, der mich so erschreckte, dass ich fast hinuntergestürzt wäre. Da fuhren plötzlich aus allen Ecken eine Menge Ratten hervor. Es war, als ob sie eine Beratung hielten, und ich war überzeugt, dass sie es auf mich abgesehen hatten. Aber es geschah nichts, sie huschten wieder auseinander, und ich konnte sie mit den Augen nicht mehr verfolgen. Schon war es dunkel geworden, und jetzt stieg meine Furcht auf den Gipfel. Ich hätte schreien mögen, aber ich konnte nicht. Ich zitterte und bebte, weinte still vor mich hin und sah und hörte nicht mehr, was um mich her vorging. Schändlich, »Abscheulich war's von mir, euch da oben sitzen zu lassen«, rief Rambert aus. »Die Ohrfeige, welche ich davontrug, war eine viel zu gelinde Strafe.« »Halt«, fuhr er fort, da plötzlich diese alten Erinnerungen auch in ihm lebhafter wurden. »Halt, jetzt fällt mir auch das Ende dieser Geschichte ein. Kam ich nicht am Morgen darauf hierher?« »Ja«, entgegnete Martha, »und brachtet mir einen Apfel.« »Richtig, und bat euch mein Vergehen ab und sagte, verlass dich drauf, kleine Martha, das will ich künftig wieder gut machen. War's nicht so?« Martha errötete und schwieg. Rambert aber fuhr fort, »Und das, was ich als großer Junge von 10 Jahren an dem kleinen, kaum 4-jährigen Mädchen verbrochen, habe ich, soviel ich weiß, noch nicht gut gemacht.« »Torheiten«, sagte Barbara, »was ist da gut zu machen? Ihr wart eben ein Spring ins Feld. Wie oft haben wir euch hier vorüber nach der Mühle laufen sehen?« »Da komme ich auch heute her, Frau Barbara. Ihr seht, es ist noch so, wie es war, nur, dass es ein wenig anders geworden ist. Der Christian hat eine schmucke Liese, der dicke Peter seine noch dickere Frau, die ihn haut, der Niklas Strobel ist ein Gelehrter und hat einen Platz im Rate in Aussicht, und ich, nun, was aus mir werden wird, das mag Gott wissen. Ich sehe aber noch kein Heil.« Barbara sah ihn groß an. »Nicht?« sagte sie verwundert. »Nun, wenn einer Grund hat, zufrieden zu sein, dann seid ihr's doch, Herr Rambert. Hört, jetzt habe ich euch einmal allein, jetzt will ich ein Wort zu euch reden.« »Keine Predigt, Frau Barbara«, unterbrach Rambert sie. »Ich weiß, was ihr sagen wollt, und gebe euch im Voraus recht. Tuchfärben ist für viele Leute gut, in die Welt gehen für manche noch besser. Kleine Martha, jetzt entscheidet einmal. Was würdet ihr tun, wenn ihr zu wählen hättet?« »Was versteht das Mädchen davon?« fiel die Mutter ein. »Nein«, rief Rambert, »Martha soll ihre Ansicht aussprechen. Wenn ihr ein Mann wäret und es stände euch die Wahl zwischen einem Kübel blauer Farbe, in den sich das ganze Leben wie ein schrecklich langer Streifentuch hineintauchen soll, oder einem mutigen Ross, das euch lustig in den Krieg trüge, was würdet ihr tun?« Martha zögerte, endlich blickte sie verstohlen von unten herauf und sagte, »Ich glaube, ich sprenge aufs Pferd und jagt in die Welt.« »Ach, du albernes Ding«, entgegnete die Mutter, indem sie ihre Arbeit zusammenlegte. Rambert aber sprang jubelnd auf, klatschte in die Hände und rief, seht ihr, das ist das erste vernünftige Wort, das ich in Hildesheim höre.« Auch Martha war aufgestanden, da die Dunkelheit das Arbeiten verhinderte, und Rambert merkte aus dem Wesen Barbaras, dass es Zeit sei, sich zurückzuziehen. Er empfahl sich mit dem Versprechen, bald wiederzukommen. Barbara aber eilte ihm schnell nach und hielt ihn an der Haustür fest. »Ein Wort noch, Herr Rambert«, sagte sie. »Dass ihr uns öfter besuchen wollt, ist mir gewiss lieb und angenehm, dennoch aber muss ich euch bitten, es nicht zu tun. Verzeiht, ich kann nicht anders. Ich bin eine Witwe, mein guter Ruf ist fast alles, was ich besitze.« »Aber Barbara, was fällt euch ein?« rief Rambert entrüstet. »Die üble Nachrede der Nachbarn«, fuhr sie fort. »Ihr seid ein junger Herr und kümmert euch um böse Zungen nicht. Wir aber sind wehrlos dagegen. Wir müssen uns darum bekümmern. Gebt mir die Hand darauf, dass ihr mir die Bitte nicht übel deuten, sie aber auch gewähren wollt.« Rambert zögerte darauf einzugehen. Endlich gab er ihr die Hand mit den Worten, »Es ist schade, aber ihr habt recht, ich will nicht wiederkommen.« Ende von Kapitel 4.